Der Junge las langsam und folgte den Worten mit dem Finger. Seine langen, braunen Footballspielerbeine waren auf der Liege neben dem Pool im hellen Junisonnenschein ausgestreckt. Natürlich war der Junge Danny Juniper, Junge Danny Juniper tot und ich vermute, dass es nur wenige in der Welt gab, die gesagt hätten, dass er den dass er den Tod nicht verdient gehabt hätte, sagte Johnny Smith. Damit sollte nur etwas eleganter ausgedrückt werden, dass die meisten Leute darin übereinstimmten, dass Dannys Tod eine gute Sache war. Chuck sah ihn an, und über sein sonst freundliches Gesicht huschte die sattsam bekannte Mischung von Empfindungen, Belustigung, Abneigung, Verlegenheit und eine Spur von Verdrossenheit. Dann seufzte er und sah wieder in den Western von Max Brand hinein. Den Tod nicht verdient hatte. Aber es war eine große Tragödie, half Johnny nach. Aber es war eine große Tragödie, dass er ausgerechnet gestorben war, als er einige seiner Übeltaten durch einen großen Dienst an der Welt wiedergutmachen wollte. Das erfüllte mich mit Chuck klappte das Buch zu, sah zu Johnny auf und lächelte strahlend. Oh, machen wir für heute Schluss. Was meinen Sie, Johnny? Chucks Lächeln war sein einnehmendstes. Sieht dieser Pool nicht gut aus? Ihnen läuft ja auch der Schweiß von Ihrem dürren, unterernährten Körper. Johnny musste zugeben, wenigstens insgeheim, dass der Pool wirklich gut aussah. Die ersten paar Wochen des Sommers der 200-Jahr-Feier 1976 waren ungewöhnlich heiß und stickig gewesen. Hinter ihnen, auf der anderen Seite des geräumigen weißen Hauses, erklang das eintönige Brummen des Rasenmähers, während Ngo Pat, der vietnamesische Gärtner, den Vorgarten mähte, den Johnny die vorderen 40 nannte. Es war ein Geräusch, bei dem man zwei Gläser Limonade trinken und sich dann zu einem Nickerchen hinlegen wollte. »Keine abfälligen Bemerkungen über meinen dürren Körper«, sagte er. »Außerdem haben wir eben erst mit dem Kapitel angefangen.« »Ja, richtig, aber wir haben schon zwei gelesen.« Johnny seufzte. Üblicherweise konnte er Chuck bei der Stange halten, aber heute Nachmittag nicht. Und heute hatte der Junge wirklich bereitwillig über sich ergehen lassen, wie John Sherburne sein Netz aus Wachen um das Amity-Gefängnis aufgestellt hatte und wie der schlechte rote Falke durchgebrochen war und Danny Juniper getötet hatte. »Also gut, dann nur noch diese Seite«, sagte er. »Das Wort, bei dem du stecken geblieben bist, heißt Übelkeit. Das dürfte doch kein Problem sein, Chuck.« »Guter Junge.« Das Grinsen wurde noch breiter. »Und keine Fragen, richtig?« »Na, nun, vielleicht nur ein paar.« Chuck runzelte die Stirn, aber es war aufgesetzt. Er kam leicht davon, und das wusste er. Er schlug wieder das Taschenbuch auf, dessen Umschlag einen Revolvermann zeigte, der sich seinen Weg durch die Meute von Saloon-Fieslingen bahnte, und begann mit langsamer, stockender Stimme zu lesen. Einer Stimme, die so verschieden von seiner normalen Sprechstimme war, dass sie einem völlig anderen jungen Mann hätte gehören können. Das erfüllte mich mit Übelkeit, aber es war nichts verglichen mit dem, was mich am Bett des armen Tom Keenan erwartete. Man hatte ihm durch den Körper geschossen und »Er vermied rasch, während verschied«, sagte Johnny leise. »Zusammenhang«, Chuck ließ im Zusammenhang. »Verschied rasch«, sagte Chuck und kicherte. Dann fuhr er fort. »Und er verschied rasch, während ich zu ihm ging.« Johnny spürte, wie ihn wegen Chuck Traurigkeit überkam, während er den Jungen betrachtete, der über der Taschenbuchausgabe von Max Brands Firebrain saß, einem rasanten Western, der sich wie der Wind lesen lassen sollte, und stattdessen saß Chuck da und folgte Max Brands schlichter, schnörkelloser Prosa mit einem suchenden Finger. Sein Vater, Roger Chatsworth, war Besitzer der Chatsworth Mills and Weaving, einem wirklich großen Betrieb im südlichen New Hampshire. Ihm gehörte dieses 16-Zimmer-Haus in Durham mit fünfköpfigem Personal, Gopat eingeschlossen, der einmal wöchentlich nach Portsmouth ging, um Kurse zu nehmen, die zur Erlangung der US-Staatsangehörigkeit erforderlich waren. Chatsworth fuhr ein restauriertes 1957er Cadillac Cabrio. Seine Frau, eine nette, verständige Frau von 42 Jahren, einen Mercedes. Chuck hatte eine Corvette, das Vermögen der Familie belief sich auf nahezu 5 Millionen Dollar. Und Chuck war mit seinen 17 Jahren das, was Gott damals beabsichtigt haben musste, als er einem Tonklumpen Leben eingehaucht hatte, dachte Johnny oft. Er war ein körperlich wunderbar gebauter Mensch. Er war 1,90 groß und muskulöse 190 Pfund schwer. Sein Gesicht war vielleicht nicht interessant genug, um wirklich hübsch zu sein, aber es war frei von Akne und Pickeln und wies zwei strahlende grüne Augen auf, was Johnny daran erinnerte, dass er bisher eigentlich nur eine einzige Person kannte, die wirklich grüne Augen hatte, und das war Sarah Hazlett. Auf der Highschool war Chuck die Apotheose von Big Man on Campus, und zwar auf fast lächerliche Weise. Er war Captain des Baseball- und Footballteams, während des gerade zu Ende gehenden Schuljahres Sprecher der unteren Klassen, und er sollte im kommenden Herbst zum Präsidenten des Schülerbeirats gewählt werden. Am erstaunlichsten aber war, dass ihm nichts von all dem zu Kopf gestiegen war. Mit den Worten von Herb Smith, der einmal hergekommen war, um sich Johnnys neuen Umgang anzusehen, war Chuck ein rechter Kerl. Eine höhere Wertschätzung gab es in Herbs Vokabular nicht. Hinzu kam, dass Chuck eines Tages ein ziemlich reicher rechter Kerl sein würde. Und hier saß er nun grimmig über seinem Buch wie ein Maschinengewehrschütze auf einsamem Vorposten und schoss die Worte einzeln hintereinander hinaus, wie er sie lesen konnte. Er hatte Max Brands spannende, rasante Geschichte des umherziehenden John Firebrain Shelburne und seiner Konfrontation mit dem gesetzlosen Comanchen Roter Falke genommen und etwas daraus gemacht, das sich so spannend anhörte wie eine Werbeanzeige für Halbleiter oder Rundfunkersatzteile. Aber Chuck war keineswegs dumm. Seine Zensuren in Mathematik waren gut, er hatte ein ausgezeichnetes Gedächtnis und auch handwerklich war er sehr geschickt. Sein Problem bestand darin, dass es ihm unglaublich schwer fiel, gedruckte Worte zu speichern. Sein mündliches Vokabular war sehr gut und er begriff die Theorie der Phonetik, aber offensichtlich nicht die Praxis. Manchmal konnte er einen ganzen Satz zusammenhängend herunterrasseln und dann setzte es vollkommen bei ihm aus, wenn man ihn aufforderte, ihn zu wiederholen. Sein Vater hatte befürchtet, dass Chuck an Dyslexie leiden könnte, aber das glaubte Johnny nicht. Er hatte noch nie ein Kind kennengelernt, das tatsächlich an Dyslexie litt, wenngleich viele Eltern das Wort benutzten, um die Leseschwierigkeiten ihrer Kinder zu erklären oder zu entschuldigen. Chucks Problem schien allgemeinerer Natur zu sein, eine ausgeprägte, handfeste Lesephobie. Dieses Problem hatte sich während Chucks letzten 5 Schuljahren immer stärker bemerkbar gemacht, aber seine Eltern hatten es erst ernst genommen, als die sportliche Karriere des Jungen in Gefahr geriet, und das war noch nicht das Schlimmste. Dieser Winter konnte Chucks letzte gute Chance sein, die Abschlussprüfung zu machen, wenn er im Herbst 1977 das College besuchen wollte. Mathematik war kein Problem, aber die restlichen Prüfungsfächer? Nun, wenn er die Fragen laut vorgelesen bekam, würde er vielleicht eine halbwegs passable Figur machen. 500 ohne Schweiß. Aber sie lassen einen keinen Vorleser mitbringen, wenn man eine Prüfung ablegt, auch dann nicht, wenn der Vater ein Großer in der Geschäftswelt von New Hampshire ist. Aber ich fand einen veränderten Mann. Er wusste, was vor ihm lag, und sein Mut war außergewöhnlich. Er verlangte nichts, er bedauerte nichts. Entsetzen und Nervosität, welche ihn so lange gelähmt hatten, während er von einem unbekannten Schicksal konfrontiert worden war. Johnny hatte die Anzeige, mit der ein Hauslehrer gesucht wurde, in der Maine Times gesehen und sich ohne viel Hoffnung beworben. Mitte Februar war er nach Kittery gezogen, weil er mehr als alles andere von Pownall weg musste. Vom täglichen Briefkasten voll Post, von den Reportern, die in immer größerer Zahl den Weg zu ihrem Haus fanden, den nervösen Frauen mit den verletzten Augen, die nur vorbeischauten, weil sie gerade zufällig in der Gegend waren. Eine von denen, die nur vorbeischauten, weil sie gerade zufällig in der Gegend waren, hatte ein Nummernschild aus Maryland, eine andere fuhr einen müden alten Ford mit Kennzeichen Arizona. Von ihren Händen, die sich ihm entgegenstreckten. In Kittery hatte er zum ersten Mal begriffen, dass ein Allerweltsname wie John, kein zweiter Vorname Smith, auch seine Vorteile haben konnte. Am dritten Tag in der Stadt hatte er sich um eine Stelle als Aushilfskoch beworben, wobei er seine Zeit in der UMO-Kantine und einen Sommer als Koch in einem Ferienlager in den Wrangley Lakes als Erfahrung angegeben hatte. Die Besitzerin des Lokals, eine zähe und verbissene Frau namens Ruby Pelletier, hatte seine Bewerbungsunterlagen durchgesehen und gesagt, ihre Schulbildung ist ein Quäntchen zu gut, um Hackfleisch zu kneten. Das wissen Sie doch, Kumpel, nicht? »Das stimmt«, sagte Johnny, »ich habe mich direkt aus dem Arbeitsmarkt hinausgebildet.« Ruby Pelletier stemmte die Hände in die knochigen Hüften, warf den Kopf zurück und lachte bellend. »Glauben Sie, dass Sie Ihre Scheiße zusammenhalten können, wenn nachts um 2:12 Cowboys gleichzeitig hereingestürmt kommen und Rührei, Speck, Würstchen, Toast und Pfannkuchen bestellen?« »Ich denke schon«, sagte Johnny. »Ich denke schon, dass Sie augenblicklich nicht wissen, wovon zur Hölle ich überhaupt rede«, sagte Ruby. »Aber ich gebe Ihnen eine Chance, College-Jüngchen. Lassen Sie sich untersuchen, damit wir keinen Ärger mit dem Gesundheitsamt bekommen und schaffen Sie Ihre Bankverbindung her. Sie können sofort anfangen.« Das hatte er getan, und nach stürmischen 2 Wochen, in denen er sich unter anderem eine schmerzhafte Verbrennung holte, als er einen Korb mit Pommes frites zu schnell ins siedende Öl hinabließ, beherrschte er den Job und nicht umgekehrt. Als er Chatworths Anzeige sah, hatte er seine Unterlagen an die Postfachadresse geschickt. Diesen Unterlagen hatte er seine Spezialausbildungen beigefügt, darunter ein semesterlanges Seminar über Lernschwierigkeiten und Leseprobleme. Ende April, als er den 2. Monat im Lokal arbeitete, hatte er einen Brief von Roger Chatsworth bekommen, in dem er gebeten wurde, am 5. Mai zu einem persönlichen Gespräch zu erscheinen. Er hatte die notwendigen Vorkehrungen getroffen, um sich den Tag freizumachen, und an einem herrlichen Frühlingstag um 14 Uhr saß er in Chatsworths Arbeitszimmer, hatte ein Glas eisgekühlte Pepsi in einer Hand und hörte sich an, was Chatsworth über die Leseschwierigkeiten seines Sohnes zu sagen hatte. »Hört sich das nach Dyslexie an?« hatte Chatsworth gefragt. »Nein, es hört sich nach einer ganz allgemeinen Lesephobie an.« Chatsworth war leicht zusammengezuckt. »Jackson Syndrome?« Johnny war beeindruckt gewesen, und das hatte er zweifellos auch sein sollen. Michael Carey Jackson war ein Lese- und Grammatikspezialist von der University of South California, der vor etwa 9 Jahren mit einem Buch mit dem Titel »The Unlearning Reader« Aufsehen erregt hatte. In diesem Buch wurden eine große Anzahl von Leseproblemen erörtert, die seitdem als Jacksons Syndrom bekannt waren. Das Buch war gut, wenn man mit der schwierigen akademischen Sprache zurechtkam. Dass Chatsworth sich der Mühe unterzogen hatte, dieses Buch zu studieren, verriet Johnny sehr viel darüber, wie stark ihn die Probleme seines Sohnes beschäftigten. »Na, etwas Ähnliches«, stimmte Johnny zu. »Aber Sie müssen verstehen, dass ich Ihren Sohn noch nicht kennengelernt und ihn noch nicht lesen gehört habe.« »Er bekommt Nachhilfe, um das letzte Jahr nachzuholen. Amerikanische Schriftsteller, einen 9-wöchigen Geschichtskurs und ausgerechnet Staatsbürgerkunde. In diesem Fach ist er bei der Abschlussprüfung durchgefallen, weil er das vermaledeite Ding nicht lesen konnte. Haben Sie eine Lehrerlaubnis für New Hampshire?« »Nein«, sagte Johnny, »aber es ist kein Problem, sie mir zu beschaffen.« »Und wie würden Sie die Situation anpacken?« Johnny umriss seine Vorgehensweise, viel lautes Vorlesen seitens Chuck, mit besonderem Schwerpunkt auf spannender Unterhaltung wie Fantasy, Science Fiction, Western und Jugendbüchern der Marke »Junge trifft Auto«. Ständige Fragen nach dem, was gerade gelesen worden war, und Entspannungstechniken gemäß Jacksons Buch. »Leute, die sich zu verbissen anstrengen, leiden mitunter am meisten«, sagte Johnny. »Sie versuchen es zu sehr und verstärken die Blockade noch. Es ist eine Art geistiges Stottern, das sagt Jackson«, unterbrach ihn Chatsworth scharf. Johnny lächelte. »Nein, ich sage das«, sagte er. »Okay, weiter.« Wenn man dem Schüler unmittelbar nach dem Lesen Zeit lässt, sein Denken völlig leer zu machen und er nicht den Druck spürt, gleich wieder rezitieren zu müssen, scheint sich der Kreis zu klären. Wenn das der Fall ist, überdenkt der Schüler seinen Ansatz noch einmal. Es ist eine Frage positiven Denkens. Chatsworths Augen hatten gestrahlt. Johnny hatte gerade seine eigene persönliche Philosophie berührt. Wahrscheinlich die persönliche Philosophie eines jeden, der sich aus eigener Kraft emporgearbeitet hat. »Nichts ist erfolgreicher als Erfolg«, sagte er. »Nun ja, so ungefähr.« »Wie lange wird es dauern, bis Sie eine Lehrbefugnis für New Hampshire bekommen?« »Nur vielleicht 2 Wochen. Nicht länger, als Sie brauchen, um meinen Antrag zu bearbeiten.« »Dann könnten Sie also schon am 20. anfangen.« Johnny blinzelte. »Sie meinen, ich bin eingestellt?« »Wenn Sie den Job haben wollen, sind Sie eingestellt. Sie können diesen Sommer im Gästehaus wohnen, das wird mir die Verwandten vom Leib halten, ganz zu schweigen von Chucks Freunden. Ich möchte, dass er sich richtig reinkniet. Ich werde Ihnen $600 pro Monat bezahlen, nicht gerade das Lösegeld für einen König, aber falls Chuck vorankommt, werde ich Ihnen einen stattlichen Bonus zahlen, einen wirklich stattlichen.« Chatsworth nahm die Brille ab und wischte sich mit einer Hand übers Gesicht. »Ich liebe meinen Jungen, Mr. Smith. Ich möchte nur das Allerbeste für ihn. Helfen Sie uns ein wenig, wenn Sie können.« »Ich will's versuchen.« Chatsworth setzte die Brille wieder auf und griff nach Johnnys Bewerbungsschreiben. »Sie haben verflucht lange nicht unterrichtet, Mr. Smith. Hat es Ihnen nicht zugesagt?« »Jetzt kommt es«, dachte Johnny. »Es hat mir zugesagt«, sagte er, »aber ich hatte einen Unfall.« Chatsworth waren die Narben an Johnnys Hals nicht entgangen, wo die verkürzten Bänder teilweise wiederhergestellt worden waren. »Ah, Autounfall?« »Ja.« »Schlimm?« »Ja.« »Na, jetzt scheint es Ihnen ja wieder gut zu gehen«, sagte Chatsworth. Er nahm das Bewerbungsschreiben und verstaute es kurzerhand in einer Schreibtischschublade, und das war erstaunlicherweise das Ende der Befragung gewesen, und so erteilte John Smith nach 5 Jahren wieder Unterricht, wenn auch nur einem einzigen Schüler. »Was nun mich anbelangt, der ich indirekt seinen Tod verschuldet habe. Er ergriff meine Hand mit schwachem Griff und lächelte mir vergebend zu. Es war ein schwerer Augenblick und ich ging mit dem Gefühl davon, dass ich mehr Schaden in der Welt angerichtet hatte, als ich je wieder gut machen konnte.« Chuck schlug das Buch zu. »So, der Letzte im Pool ist eine lahme Ente.« »Einen Augenblick noch, Chuck.« Chuck setzte sich plumpsend wieder hin. Sein Gesicht formte etwas, das Johnny bereits als seinen »Jetzt-die-Fragen-Gesichtsausdruck« bezeichnete. Leidgeprüfte gute Laune blieb vorherrschend, aber darunter konnte er manchmal einen anderen Chuck sehen, mürrisch, besorgt, ängstlich, ziemlich ängstlich. Denn dies war eine Welt der Leser. Die Analphabeten Amerikas waren Dinosaurier, die in eine Sackgasse stapften, und Chuck war klug genug, das zu wissen. Und er hatte große Angst davor, was in der Schule mit ihm passieren konnte, wenn er in diesem Herbst wieder hinging. »Nur ein paar Fragen, Chuck.« Oh, »warum die Mühe? Sie wissen, dass ich sie nicht beantworten kann.« »Oh doch, diesmal wirst du sie alle beantworten können.« »Ich begreife nie, was ich lese, das sollten Sie mittlerweile wissen.« Chuck sah düster und unglücklich drein. »Ich weiß noch nicht mal, warum Sie noch hier sind. wenn nicht wegen der Kohle. Diese Fragen wirst du beantworten können, weil sie nichts mit dem Buch zu tun haben. Chuck sah auf. Nichts mit dem Buch zu tun? Warum stellen Sie sie dann? Ich dachte, um mir eine Freude zu machen, okay? Johnnys Herz klopfte heftig, und er war nicht völlig überrascht, festzustellen, dass er Angst hatte. Er hatte dies schon lange geplant und lediglich auf die richtige Verkettung von Umständen gewartet. Eine bessere Chance als jetzt würde er nie mehr bekommen. Mrs. Chatsworth drückte sich nicht ängstlich herum und machte Chuck damit noch nervöser. Keiner seiner Kumpels planschte im Pool herum, so dass er sich beim laut Vorlesen wie ein nachsitzender Viertklässler vorkommen konnte. Am wichtigsten aber war, sein Vater, dem Chuck über alles andere auf der Welt eine Freude machen wollte, war nicht da. Er war in Boston bei einer Sitzung der Umweltschutzbehörde Neuenglands zum Thema Wasserverschmutzung. Aus Edward Stanneys »An Overview of Learning Disabilities« Der Patient Rupert Jay saß in der dritten Reihe eines Kinos. Mehr als 6 Reihen hinter ihm waren unbesetzt. Er saß am dichtesten vor der Leinwand und war so als einziger in der Position zu sehen, dass ein Häufchen am Boden zusammengefegter Abfall Feuer gefangen hatte. Rupert Jay stand auf und rief »F-f-f-f-f«, während die Zuschauer hinter ihm brüllten, er solle sich hinsetzen und still sein. »Was empfanden Sie dabei?« fragte ich Rupert Jay. »Ich könnte in 1000 Jahren nicht erklären, was ich dabei empfand«, antwortete er. »Ich hatte Angst, aber mehr noch als das war ich frustriert. Ich fühlte mich unzulänglich, nicht wert, Mitglied der menschlichen Rasse zu sein. Wenn ich stotterte, empfand ich immer so. Aber nun fühlte ich mich auch noch unfähig, impotent.« »Sonst noch etwas?« »Ja, ich empfand Eifersucht, weil jemand anders das Feuer sehen würde und, Sie wissen schon.« »Den Ruhm einheimsen würde, es zu melden?« »Ja, ganz recht. Ich sah das Feuer ausbrechen, ich war der Einzige, und ich konnte nur pfff sagen, wie eine dumme, kaputte Schallplatte. Nicht wert, ein Mitglied der menschlichen Rasse zu sein, beschreibt es am besten.« »Und wie haben Sie die Blockade überwunden?« »Am vorherigen Tag war der Geburtstag meiner Mutter gewesen. Ich hatte ihr beim Blumenhändler ein 50 Rosen gekauft. Ich stand da und alle schrien auf mich ein und ich dachte, ich werde jetzt den Mund aufmachen und so laut ich kann Rosen schreien. Ich brachte das Wort heraus.« »Was haben Sie dann gemacht?« »Ich machte den Mund auf und schrie so laut ich konnte Feuer!« Es war 8 Jahre her, seit Johnny diese Fallgeschichte im Vorwort von Stanneys Buch gelesen hatte, aber er hatte sie nie vergessen. Er war immer der Überzeugung gewesen, das Schlüsselwort in Rupert Jays Darstellung war impotent. Wenn man der Meinung ist, Geschlechtsverkehr wäre gerade jetzt die allerwichtigste Sache der Welt, steigt das Risiko, einen schlaffen Penis zu haben, um das 10-100-fache. Und wenn man der Meinung ist, Lesen wäre die wichtigste Sache auf der Welt, »Wie lautet dein zweiter Vorname, Chuck?« fragte er beiläufig. »Murphy«, sagte Chuck grinsend. »Ist das nicht schrecklich? Der Mädchenname meiner Mutter. Wenn Sie das Jack oder Al erzählen, werde ich gezwungen sein, Ihrem dürren Körper einigen Schaden zuzufügen.« »Oh, keine Bange«, sagte Johnny. »Wann hast du Geburtstag?« »Am 8. September.« Johnny fing an, die Fragen schneller auf ihn abzufeuern, damit Chuck keine Chance zum Nachdenken hatte, aber es waren auch keine Fragen, bei denen man nachdenken musste. »Wie heißt deine Freundin?« »Beth. Sie kennen Beth doch. Johnny, wie lautet Ihr zweiter Vorname?« Chuck grinste. »Elmer. Grässlich, nicht?« »Wie hieß Ihr Großvater väterlicherseits?« »Richard.« »Was würdest du in diesem Jahr gerne in der American East League sehen?« »Die Yankees. Mit einem Durchmarsch.« »Wen hättest du gerne als Präsident?« »Ah, ich würde gern sehen, dass Jerry Brown es schafft. Hast du vor, die Corvette zu verkaufen?« »Dieses Jahr nicht, vielleicht im nächsten.« »Wunsch deiner Mutter?« »Aber sicher. Sie sagt, sie sei zu schnell für ihren Seelenfrieden.« »Wie ist Roter Falke an den Wachen vorbeigekommen und hat Danny Juniper ermordet?« »Ah, Sherburne hat nicht genügend auf die Falltür geachtet, die zum Dachboden des Gefängnisses führte«, sagte Chuck wie aus der Pistole geschossen und ohne nachzudenken. Und Johnny verspürte ein plötzliches Gefühl des Triumphs, das sich in ihm ausbreitete wie ein guter Bourbon im Magen. Es hatte funktioniert. Er hatte Chuck dazu gebracht, über Rosen zu sprechen, und er hatte mit einem lauten, gesunden Schrei »Feuer« reagiert. Chuck sah ihn fast vollkommen verblüfft an. Roter Falke stieg durch das Oberlicht in den Dachboden ein, klickte die Falltür auf, erschoss Danny Juniper, erschoss auch Tom Canyon. »Das stimmt, Chuck.« »Ich hab mich daran erinnert«, murmelte er und sah zu Johnny auf. Seine Augen wurden groß und ein Grinsen formte sich um seine Mundwinkel. »Sie haben mich überlistet, dass ich mich erinnere.« »Oh, ich hab dich nur an der Hand genommen und dich um das herumgeführt, was dir die ganze Zeit im Weg gestanden hat«, sagte Johnny. »Aber was auch immer es ist immer noch da, Chuck, mach dir nichts vor. Wie hieß das Mädchen, in das sich Sherburn verliebte?« »Sie ist, Seine Augen umwölkten sich ein wenig und er schüttelte zornig den Kopf. »Ich kann mich nicht erinnern.« Er schlug sich mit plötzlicher Wut auf den Schenkel. »Ich kann mich an überhaupt nichts erinnern. Ich bin so verdammt dumm!« »Hat man dir je erzählt, wie deine Mom und dein Dad sich kennengelernt haben?« Chuck sah zu ihm auf und lächelte ein wenig. Auf seinem Schenkel, wo er sich geschlagen hatte, war ein hässlicher roter Fleck. »Ja klar, sie hat in Charleston, South Carolina, für Avis gearbeitet. Sie vermietete meinem Dad ein Auto mit einem platten Reifen.« Er lachte. »Sie behauptet heute noch, sie habe ihn nur geheiratet, weil Nummer zwei es immer heftiger versucht.« »Und wie hieß das Mädchen, in das sich Sherburn verliebte?« »Jenny Langhorn. Eine Menge Ärger für ihn. Sie ist Grashams Mädchen. Ein Rotschopf wie Beth. Sie...« Er verstummte und sah Johnny an, als hätte er gerade ein Kaninchen aus der Brusttasche gezogen. »Sie haben's schon wieder gemacht.« »Nein, du hast es gemacht. Das ist ein einfacher Trick der Irreführung. Warum hast du gesagt, dass Jenny Langhorn eine Menge Ärger für John Sherburn bedeutet?« »Ja, weil Grasham der Obermotz in dieser Stadt ist. Welcher Stadt?« Chuck öffnete den Mund, aber es kam nichts heraus. Plötzlich wandte er den Blick von Johnny ab und sah zum Pool. Dann lächelte er und sah ihn wieder an. »Amity. Wie in dem Film Der weiße Hai.« »Gut. Wie ist dir der Name eingefallen?« Chuck grinste. »Das ergibt überhaupt keinen Sinn, aber ich hab dran gedacht, mich für das Schwimmen zu qualifizieren, und da war's. Was für ein Trick! Was für ein großartiger Trick!« »Okay, das genügt für heute, denke ich.« Johnny war müde, verschwitzt und sehr, sehr froh. »Du hast gerade einen Durchbruch gemacht, falls es dir nicht aufgefallen ist. Gehen wir schwimmen. Der letzte ist eine lahme Ente.« »Johnny?« »Was?« »Wird das funktionieren?« »Wenn du es dir zur Gewohnheit machst, dann ja«, sagte Johnny. »Und jedes Mal, wenn du um die Blockade herumgehst, anstatt zu versuchen, mitten durchzubrechen, wird sie ein wenig kleiner werden. Ich glaube, über kurz oder lang wirst du auch feststellen, dass es mit dem Lautlesen besser geht. Ich kenne noch ein paar andere kleine Tricks.« Er verstummte. Was er Chuck eben gesagt hatte, war weniger die Wahrheit als vielmehr eine Art hypnotischer Suggestion. »Danke«, sagte Chuck. Die Maske des leidgeprüften Humors war verschwunden und von unverhohlener Dankbarkeit ersetzt worden. »Wenn Sie mich über das hinwegbringen, dann würde ich... Na, ich glaube, ich würde mich hinknien und Ihnen die Füße küssen, wenn Sie es wollten. Manchmal habe ich solche Angst, weil ich denke, dass ich meinem Dad Schande mache. Chuck, weißt du denn nicht, dass das ein Teil des Problems ist?« »Wirklich?« »Ja, du überreagierst, übertreibst, über alles. Weißt du, es könnte nicht nur eine psychologische Blockade sein. Es gibt Experten, die sind der Meinung, dass verschiedene Leseprobleme, Jackson-Syndrom, Lesephobie, das alles eine Art von geistigem Muttermal sind, ein offener Stromkreis, ein kaputtes Relais, eine...« Er klappte den Mund zu. »Ja, eine was?« fragte Chuck. »Eine tote Zone«, sagte Johnny langsam. »Was auch immer. Namen sind unwichtig, Ergebnisse sind wichtig. Der Irreführungstrick ist eigentlich gar kein Trick. Man trainiert lediglich einen anderen Teil seines Gehirns darauf, die Funktion der winzigen, fehlerhaften Sektion zu übernehmen. Bei dir bedeutet das, jedes Mal, wenn du an ein Hindernis stößt, eine mündliche Gedankenkette zu beginnen. Im Grunde genommen veränderst du nur den Teil deines Gehirns, aus dem der Gedanke kommt. Du lernst, einen Schalter umzulegen. Aber kann ich es schaffen? Denken Sie, dass ich es schaffen kann? Ich weiß, dass du es kannst, sagte Johnny. Also gut, dann werde ich's auch. Chuck sprang flach in den Pool, kam wieder hoch und schüttelte einen feinen Tropfenregen aus seinem Haar. »Kommen Sie rein, es ist herrlich!« »Gleich«, sagte Johnny, aber momentan war er damit zufrieden, am Rand des Pools zu stehen und Chuck zuzusehen, der mit kräftigen Stößen ans tiefe Ende schwamm und seinen Triumph genoss. So ein gutes Gefühl hatte er nicht gehabt, als er plötzlich gewusst hatte, dass Eileen McGones Küchenvorhänge Feuer fangen würden. So ein gutes Gefühl hatte er nicht gehabt, als er Frank Dodds Namen enthüllt hatte. Wenn Gott ihm eine Gabe verliehen hatte, dann war es das Unterrichten und nicht Dinge zu sehen, die ihn nichts angingen. Dies war die Aufgabe, für die er geschaffen worden war. Und als er 1970 in Cleves Mills unterrichtet hatte, hatte er es schon gewusst. Wichtiger, die Kinder hatten es gewusst und darauf reagiert, so wie Chuck es eben getan hatte. »Wollen Sie wie eine Puppe dort stehen bleiben?« fragte Chuck. Johnny tauchte in den Pool.